quasi viene ein Paar. Ist das verdammt, liegt's in keiner Bahn. Schau mal auf Facebook, ja, da kannst du es sehen. Es wird schon stimmen, wo zum Teil nicht stehen. 30 Leute, gefällt schon ihr Bau. Oh yeah, mein Mitleid gibt's auch. Wenn ich deine Meinung wollte, würde ich dich dazu befragen. Würd dir in die Augen sehen und würd versuchen, dich zu verstehen. Versuch den Blick mir zu verbreitern, um meinen Horizont zu erweitern. Nein, ich muss dich nicht verstehen und kann mir doch ins Auge sehen. Gleich daneben in dicker Schrift, wieder mal 100 beendete Stift. Und dann auch noch der weiße Transporter, schafft wieder unsere Kinder fort, ja. Ein Spinnerherz über Asylanten, die jetzt ihr Leben hier in Frieden hier fanden. So ein Assi, so ein Spaß, nur weil er sein Leben hasst. Wenn ich deine Meinung wollte, würde ich dich dazu befragen. Würd dir in die Augen sehen und würd versuchen, dich zu verstehen. Versuch den Blick mir zu verbreitern, um meinen Horizont zu erweitern. Nein, ich muss dich nicht verstehen und kann dir doch ins Auge sehen. Bist du echt nicht gebacken? Hörst du die Meinung der größten Spacken? Ob sie nun wahr ist oder auch nicht, das fällt bei dir nicht so ins Gewicht. Und selbst der größten Lüge überführt, ist das nun nichts, was dich arg stört. In deinem lila, lila Laune lau, ganz ohne Herz und ohne Verstand. Wenn ich deine Meinung wollte, würde ich dich dazu befragen. Würd dir in die Augen sehen und würd versuchen, dich zu verstehen. Versuch den Blick mir zu verbreitern, um meinen Horizont zu erweitern. Nein, ich muss dich nicht verstehen und kann dir doch ins Auge.